Halleluja. Ihm gehört der Sieg. Halleluja. Lass uns mal Jesus Ehre geben. Halleluja. Ihm gehört der Sieg. Ihm gehört der Sieg. Ihm gehört der Sieg. Halleluja. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger von Golgatha. Halleluja. Und ich hatte gerade den Eindruck von Gott, dass er heute Abend jetzt gerade eine spezielle Salbung ausgießen möchte. Und zwar die Salbung, es ist die Salbung von Psalm 23, Vers 5 und Vers 6. Psalm 23, Vers 5 und Vers 6. Und da heißt es in der Genfer, neuen Genfer Übersetzung, heißt es da, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Halleluja. Weißt du, auch im Angesicht von Schwierigkeiten, vielleicht bist du heute Abend hier und du bist im Angesicht von Schwierigkeiten. Vielleicht bist du im Angesicht von Unruhe in deinem Leben. Vielleicht bist du im Angesicht von Problemen in deinem Leben. Heute Abend ist der Tisch für dich gedeckt, gerade auch im Angesicht dieser Schwierigkeiten. Und er sagt weiter, du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Halleluja, Halleluja. Du, können wir das Licht so lassen, wie es gerade war? Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Mehr Licht hier vorne. Halleluja. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Das heißt, ich glaube, dass Gott heute Abend eine Salbung ausgießen möchte auf uns, und zwar ganz spezifisch auf diejenigen, die gerade jetzt einfach wirklich im Angesicht ihrer Feinde stehen, die im Angesicht ihrer Feinde wirklich Unruhe verspüren, im Angesicht ihrer Feinde herausgefordert sind, einfach, das können Geister sein, das können menschliche Situationen sein, es kann Krankheit sein, was auch immer. Aber gerade in der Mitte von dem will er dein Haupt mit Öl salben, um dich zu ehren. Das heißt, er möchte dich inmitten deiner Feinde groß machen. Er möchte wirklich dich auf eine erhöhte Position bringen. Durch diese Salbung, die er jetzt ausgießen wird, wird er dich in diese erhöhte Position bringen. Und im Psalm 92,11 heißt es, aber mein Horn erhöhst du wie das eines Büffels. Ich bin übergossen mit frischem Öl. Gerade inmitten der Herausforderungen möchte er dich heute Abend übergießen mit frischem Öl. Ja, in der neuen Genfer Übersetzung heißt dasselbe Vers, mir aber verhilfst du zu neuer Kraft, lässt mich stark sein wie ein Stier, der seine Hörner emporreckt. Du überschüttest mich mit Ansehen und Ehre. Halleluja. Inmitten deiner Feinde, weißt du, inmitten der Umstände möchte er heute Abend dich erhöhen, möchte er heute Abend seine Kraft ausgießen. Halleluja. Möchte er heute Abend seinen Geist ausgießen. Halleluja. Und wenn du qualifizierst für diese Salbung heute Abend, wie gesagt, das sind diejenigen, die wirklich sagen, ja, um mich herum, Unruhe, um mich herum, Schwierigkeiten, Probleme, Nöte, was auch immer, Herausforderungen, weißt du, Gott hat eine frische Salbung für dich heute Abend. Gott möchte dich mit frischem Öl überschütten. Er möchte dein Horn erhöhen wie das eines Büffels. Er möchte dich mit frischem Öl überschütten. Halleluja. Wenn dich das betrifft, dann komm einfach hier nach vorne und jemand schaut bitte nach dem Licht, weil das ist nicht richtig eingestellt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Da ist eine frische Salbung. Da ist eine frische Salbung. Da ist eine Salbung. Oh, ja, ja, ja. Wow, so viele. Halleluja. Oh, er salbt dein Haupt mit Öl und er schenkt dir neu ein. Halleluja. Er erhöht das Horn wie bei einem Büffel. Und inmitten deiner Feinde und deiner Umstände erhöht er dich durch dieses Öl. Halleluja. Halleluja. Dieses Öl ist ein Öl der Gunst. Es ist ein Öl der Gunst. Gott salbt dich mit Gunst inmitten der Herausforderung. Gott salbt dich mit Gunst inmitten der Probleme. Gott salbt dich mit Gunst. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Streck deine Hände aus gerade jetzt. Oh, da ist diese Salbung, da ist diese spezielle Salbung, die dich erhöht, die dich erhöht. Die dich erhöht über deine Umstände. Richte einfach gerade jetzt deinen Blick zum Himmel. Richte deinen Blick zum Herrn. Er zieht dich auf seine Ebene. Er hat es dir zugesagt. Er hat dir den Tisch gedeckt im Angesicht deiner Feinde. Halleluja. Und heute Abend empfängst du diese Salbung, die dich zu mehr als einem Überwinder macht. Die dir diese Gewissheit gibt, du bist mehr als ein Überwinder. Mehr als ein Überwinder. Oh, hoch darüber. Mehr als ein Überwinder. Wow, da ist eine Ausgabe. Wenn ich jetzt so ein richtiges Ölhorn hätte wie der Bruder Jünimmer, dann würde ich es jetzt über dir ausgießen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Aber weißt du, ob das im Sichtbaren ist oder nicht, spielt keine Rolle, weil im Geist passiert es in Jesu Namen. Er gießt diese Ölflasche wirklich über dir aus. Er gießt dieses Horn über dir aus. Er gießt dieses Horn über dir aus heute Abend. Er gießt dieses Horn über dir aus. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Er gießt dieses Horn über dir aus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Wir brauchen noch einen zweiten Ordner, der hier bei mir ist. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Er gießt dieses Öl aus. Oh Jesus, er gießt dieses Öl aus. Oh Jesus, oh, oh, oh, erhöht dich über alle deine Feinde. Halleluja. Seines Geistes, seines menschlichen Stimmen, er erhöht dich. Er erhöht dich. Da ist diese Salbung der Erhöhung. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sieh dich da drin. Sieh dich da drin gehen. Halleluja. Gunst. Gunst ist auf dir. Gunst ist. Gunst ist auf dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und im nächsten Vers heißt es im Psalm 23, Vers 6, heißt es, mein Becher fließt über. Halleluja, Halleluja, also über, es fließt über, es fließt über, da ist mehr als genug, da ist mehr als genug, oh, da ist mehr als genug, oh, da ist mehr als genug, oh, da ist mehr als genug, da ist mehr als genug, Überfluss, Überfluss, Überfluss für dich und deine ganze Umgebung, Überfluss. Das heißt, im Daniel heißt es, das Ende des antichristlichen Geistes ist in einer Überflutung. Halleluja. Und da ist diese Überflutung, die von dir ausgeht. Oh, da ist diese Überflutung, die von dir ausgeht. Da ist diese Überflutung, die von dir ausgeht. Halleluja. Halleluja. Lass es zu, er schenkt dir voll ein. Voll. Voll. Voll heißt mehr als genug. Bis zum Überfluss. Bis zum Überfluss. Oh, bis zum Überfluss. Bis zum Überfluss. Oh, bis zum Überfluss. Oh, bis zum Überfluss. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ja. Halleluja. Oh, bis zum Überfluss. Oh, er schenkt dir voll ein. Oh, er schenkt dir voll. Oh, ja, da ist es. Oh, bis zum Überfluss. Halleluja. Oh, er schenkt dir voll ein. Er schenkt dir voll ein. Oh, er schenkt dir voll ein. Bis zum Überfluss. Er erhöht dich. Er erhöht dich. Er erhöht dein Horn wie das eines Büffels. Halleluja. Halleluja. Lass uns ihn weiter anbeten. Lass uns ihn weiter loben und preisen. Jeder Einzelne. Bet ihn an. Bet ihn an. Das Lobpreisteam leitet uns. Bet ihn einfach an und gleichzeitig lass dich überfluten. Oh. Living in oh. Your victory. Mehr als genug. Mehr als genug. Mehr als genug. Mehr als genug. Oh ja, da ist Sieg. Oh, da ist Sieg. Oh, da ist Sieg. Oh, da ist Sieg. Oh, da ist Sieg. Oh, da ist Sieg. Oh, da ist Sieg. Oh, da ist Sieg. Oh, da ist Sieg. Halleluja, da ist Sieg. Halleluja, Halleluja. Wer ist noch? Welche ist mal hoch nach vorne gekommen? Oh, da ist Sieg. Oh, da ist Sieg. Oh, da ist Sieg. Oh, da ist Sieg. Sieg, Sieg, Sieg. Oh, erhöht. Erhöhung. Erhöhung. Im Namen des Geistes. Oh, da ist Sieg. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder. Oh, danke, Vater. Vater. Oh, er nachprofessiert dich. Oh, er nachprofessiert dich. Er narkotisiert dich. Halleluja. Jesus. Oh, more Lord. More Lord. Mehr. Gieß aus der See das Öl deiner Gunst. Das Öl deiner Gunst. Halleluja. Im Angesicht ihrer Feinde. Oh, danke. Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Ah, oh, power, power, power, power. Oh, the power of the anointing. Oh, verändert durch die Kraft der Salbung. Über alle Mächte und jedes Knie beugt sich vor dir. Keiner kann sich mit dir messen. Du bist der Mächtige, der starke Gott. Du hast schon gesiegt über alle Mächte. Jedes Knie beugt sich vor dir. Danke, Vater. So viel größer danke, in uns. Du bist größer. Halleluja. Als alles in der Welt. Du bist größer. Du bist größer. Oh, danke, Vater. Du bist größer. Wer ist noch wegen dem Aufbruch nach vorne gekommen? Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Du bist größer. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Du danke, bist Vater. Oh, Schon fest. Lass uns das mal zusammen proklamieren. Lass uns einmal die Nation einsetzen, aus der wir kommen. Heute haben wahrscheinlich die meisten aus Deutschland, aber jeder, der aus einer anderen Nation kommt, setzt einfach die andere Nation ein und lass uns zusammen proklamieren. Der Sieg steht schon fest in Deutschland. Oh, der Sieg steht schon fest in Deutschland und in Europa. Der Sieg steht schon fest in Europa. Halleluja. Halleluja. Yeah. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ja, lass uns diesen Hymnus singen, dass der Sieg feststeht. Europe shall be saved. Amen. Halleluja. Lass uns das singen über unserem Kontinent. Lass uns das proklamieren. Lass uns damit wirklich eins machen. Lass uns wirklich, indem wir das singen, lass uns wirklich im Geist, den Geist der Erweckung über unsere Nation freisetzen. Wir haben es vorher in der Gebetszeit am Anfang gebetet. Lass uns wirklich diesen Geist der Errettung freisetzen über den Verlorenen. Lass uns den Geist der Rettung freisetzen im Geist über den Menschen, die du vielleicht auf dem Herzen hast in deinem Umfeld. Über deine Stadt, über deine Region, über deine Nachbarschaft, über deinen Arbeitsplatz. Lass uns es proklamieren und lass uns es im Glauben singen. Europe shall be saved. Mein Arbeitsplatz wird errettet. Meine Familie wird errettet. Meine Stadt wird errettet. Deutschland wird errettet. Österreich wird errettet. Die Schweiz wird errettet. Polen wird errettet. Frankreich wird errettet. Italien wird errettet. Spanien wird errettet. Dänemark wird errettet. England wird errettet. Europa wird errettet. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Nationalhymne für Europa. The power and grace of God. Wir danken dir, dass du deine Kinder in dieser Zeit erfüllst mit deiner Liebe, Herr. Und dass du sie zur übernatürlichen Weltveränderer machst, Herr. In dieser Zeit. Übernatürliche Weltveränderer für diese Welt. Danke, dass du sie hervorbringst, Herr. Überall hervorbringst. Hier in dieser Glory Life Schule hervorbringst. Überall an anderen Orten hervorbringst. Danke, Herr, dass du übernatürliche Weltveränderer hervorbringst in dieser Zeit, die gefüllt mit dieser Liebe, gefüllt mit dieser Kraft, gefüllt mit dieser Sicherheit, gefüllt mit dieser Autorität hingehen und die Welt verändern. Halleluja. Oh, und wir sagen, hier sind wir, Herr, sende uns. Sag mal, hier bin ich, Herr, sende mich. Oh, wenn du es von ganzem Herzen sagen kannst, sag es nochmal, sag es wirklich mit dieser Entschiedenheit. Hier bin ich, Herr, sende mich. Hier bin ich, Herr, sende mich. Sende mich. Oh, sende mich in die Ernte. Sende mich in meine Nation. Sende mich zu meiner Generation. Sende mich zu meinem Volk. Sende mich, wo immer du mich hinsenden möchtest. Sende mich in die Mission. Sende mich zu den Moslems. Sende mich zu den Buddhisten. Sende mich zu den Atheisten. Sende mich zu den Islamisten. Sende mich zu den Hinduisten. Sende mich, wo immer du mich hinsenden willst, sag einfach, wo immer du mich hinsenden willst, Herr, sende mich zu den Geschäftsleuten, sende mich zu den Krankenschwestern, sende mich, zu den Arbeitslosen, sende mich zu den Obdachlosen, sende mich zu den Gebrochenen, sende mich zu den Gebundenen, sende mich zu den Kranken, sende mich zu den Gesunden, sende mich zu den Starken, sende mich zu den Schwachen, sende mich, sende mich, sende mich. Ho, ho, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, das ist ein heiliger Ruf. Oh, ich spüre, dass der Heilige Geist ruft heute Abend. Ich spüre es gerade jetzt. Einige sind hier und für dich ist wichtig, dass du dein Ja zu deinem Ruf erneuerst. Gott hat dich schon gerufen und du weißt es. Aber vielleicht ist es so, dass es irgendwie so im Lauf der Jahre vielleicht so wie so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist oder so, wie es auf dem Regal liegen geblieben ist und irgendwie hat sich nichts in die Richtung bewegt und du hast dich auch selber mehr und mehr davon entfernt, wirklich von dieser Entschiedenheit, diesen Ruf Gottes auf deinem Leben zu verfolgen. Und heute Abend möchte Gott diesen Ruf, ja, er möchte, dass du diesen Ruf erneuerst, dass du deine Antwort erneuerst auf diesen Ruf. Halleluja. Und wo du sagst, okay, Herr, spur mich voll ein. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Heute, jetzt ist meine Zeit. Jetzt, Herr, hier bin ich. Sende mich jetzt. Nicht irgendwann. Wer spürt es, dass Gott ihm sagt, hier bin ich, sende mich jetzt. Halleluja. Komm ganz schnell hier nach vorne und Gott wird dich berühren gerade jetzt und es bestätigen durch seine Kraft und durch seinen Geist. Wenn du sagst, jawohl, hier bin ich, Herr, sende mich jetzt. Oh, jetzt. Oh, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sag ihm, Herr, hier bin ich, sende mich. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Jetzt. Jetzt. Oh, jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Oh, jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Halleluja. Jetzt. Oh, jetzt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Halleluja. Halleluja. Wer ist noch für diesen Aufruf nach vorne gekommen? Oh, du spürst dieses jetzt. Gib dich einfach ihm hin. Gib dich einfach ihm hin. Es geht nicht um die Handauflegung, sondern es geht um deine Hingabe. Die Kraft Gottes kommt genauso stark auf dich, wie deine Entschiedenheit ist, wie deine Hingabe ist, wie dein Ja zu ihm ist, wo du sagst, ja, Herr, jetzt sende mich, jetzt. Oh, Jesus. Oh, oh, jetzt. Oh, Jesus. Heute Abend. Nein, das ist schon außer Raum und Zeit. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Oh, jetzt. Rennen und nicht ermüden, sie werden laufen und nicht ermatten. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Jetzt. Oh, jetzt. Oh, oh, oh. Oh, jetzt. Ja, jetzt ist deine Zeit. Er sende dich zu deiner Generation. Halleluja, Jesus. Oh. Eine neue Zeitrechnung. Und eine neue Zeitrechnung bedeutet, dass Dinge, die in der vergangenen Zeitrechnung so und so lange gedauert haben, sie sind in dieser neuen Zeitrechnung, dauern sie nur einen Bruchteil der Zeit. Seine neue Zeitrechnung, seine Zeit der Beschleunigung. Oh, es ist eine Zeit von jetzt. Es ist eine Zeit, wo deine Zukunft ins Jetzt kommt. Wo Gott die, wow, wo Gott die Zukunft aus der Zukunft ins Jetzt holen. Oh, ins Jetzt holen. Oh, Beschleunigung. Oh, oh, oh, oh. Sende mich. Oh, jetzt. Sende mich. Jetzt. Sende mich. Oh, ich bin bereit. Jetzt. Sende mich. Yes. Sing mal, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Über Livestream, Gott fragt dich, bist du bereit, jetzt dich rufen zu lassen? Bist du bereit, nicht mehr länger zu warten? Bist du bereit, nicht mehr länger zurückzuhalten? Bist du bereit, jetzt hineinzugehen? Bist du bereit, jetzt deine Berufung zu ergreifen? Bist du bereit zu sagen, ja, hier bin ich, Herr, sende mich, und zwar jetzt, jetzt beginnt es. Ich habe den Ruf gehört und ich gehe hinein. Herr, ich gehe hinein, sende mich jetzt. Oh, keine Verzögerung mehr. Oh, die Arbeiter im Erntefeld werden gezogen. Die Arbeiter im Erntefeld werden freigesetzt. Oh, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Heilungsdiener, Lobpreiser, Hilfedienstleister, Ordner, Halleluja. Oh, Söhne und Töchter, die ihren Stand einnehmen. Oh, ihren Platz einnehmen. Kinderarbeiter, Jugendarbeiter, Halleluja. Oh, Musiker. Oh, danke, Jesus. Sie nehmen ihren Platz ein. Und zwar jetzt. Zu. Sing es mal jemand zu. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Ganz feste, einfach in der Liebe des Vaters, sag ihm einfach, ich liebe dich mit der Liebe des Vaters. Halleluja, Halleluja, in seiner Liebe. Oh, und wenn du kannst, darfst du deinen Platz einnehmen. Wenn nicht, darfst du liegen bleiben, ist auch okay. Aber wenn du kannst, nimm einfach deinen Platz ein. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Wenn du an deinem Platz sitzt, heb einfach mal die Hände zum Himmel auf und genieß weiter die Gegenwart Gottes und sag, danke, Vater, für deine Gegenwart. Danke für deine Herrlichkeit, die hier ist. Halleluja. Halleluja. Und ich hatte so den Eindruck, dass jetzt an der Stelle, dass Irina die Botschaft halten soll, die Gott ihr gegeben hat. Eine Lehrstunde sozusagen. Halleluja. Aber ich glaube, dass es eine wichtige Botschaft ist für uns jetzt in dieser Zeit und jetzt in dieser Situation und jetzt momentan in dieser Ausgießung. Ich glaube, sie soll diese Botschaft weitergeben. Ich weiß nicht, ob ich dann meine Stunde heute noch mache, vielleicht nicht. Ist auch nicht so wichtig, aber ich glaube, diese Botschaft ist total wichtig. Halleluja. Also hör gut zu und dann werden wir am Schluss, wenn sie fertig ist, werden wir sehen, was der Heilige Geist weiter tut und wie er uns weiterführt. Halleluja. Amen. Halleluja, wie gut es ist im Haus des Herrn. Halleluja. Bist du froh in deinem Herrn? Bist du bereit? Halleluja, für das Stärkste, was kommt. Ich glaube wirklich, wir leben in den besten Zeiten, während viele sagen, oh, es wird immer schlimmer. Und äußerlich kann das auch sein, bin ich so weit weg, ne? Das geht ja gar nicht. Glaube ich, dass der Gemeinde Jesu wirklich die beste Zeit bevorsteht und dass wir in der besten Zeit wirklich leben, weil während es draußen dunkler wird, werden wir immer heller. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du strahlst immer heller. Oh, du kannst es gar nicht verhindern, du kannst es gar nicht vermeiden, weil Jesus ist so stark in dir. Der Vater ist so stark in dir, der Heilige Geist ist so stark in dir und er kommt so stark raus in dieser Zeit, boah, dass einfach alles erhellt wird, wo du bist, egal wo du arbeitest oder wo du im Urlaub hinfährst oder wo du vielleicht in einem Urlaub zugeschaltet, Halleluja, dann verbreite und lass es scheinen am Pool oder am Strand oder auf dem Berg. Einfach überall, wo wir sind, lassen wir das Licht scheinen. Halleluja. Und was sehr wichtig ist, damit unser Licht auch so richtig klar scheint und nicht bedeckt und überdeckelt wird, ständig hat uns Jesus, und ich bin so froh, und natürlich auch der Vater, Autorität gegeben. Sag mal Autorität. Halleluja. Das ist so wichtig, weil ohne Autorität werden wir nicht in das reinkommen, was Gott für uns hat. Ohne Autorität kannst du auch in diesem Strom, der hier jetzt fließt, nur schwer mitfließen, weil es gibt einen, der hat was dagegen. Wahrscheinlich haben manche das schon gemerkt irgendwie, also irgendwie entfernt. Dass es einen gibt, der das nicht möchte. Aber Halleluja, der in uns, wie wir es gesungen haben, ist größer. Amen. Und stärker. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern viel größer und viel stärker. Sag zu deinem Nachbarn, er ist viel größer. In dir, nicht irgendwo, hinter den Bergen bei den sieben Zwergen, sondern der Herr ist hier und der Herr ist in uns. Er hat Wohnung genommen in uns. Er hat Jesus und der Vater und der Heilige Geist, ja die ganze Gottheit, wohnt in uns. Und sie haben uns Autorität gegeben. Zuerst einmal über uns selber. Halleluja. Ich glaube wirklich, und wir sind in diesem Prozess immer mehr über uns Autorität auch selber zu nehmen, ja? Erstmal über Gedanken, ja? Es gibt Gedanken, es gibt den Fürsten dieser Luft und der gibt uns manchmal Gedanken, fängt ja mit Gedanken an, bevor wir sprechen oder was auch immer, kommen Gedanken und die sind manchmal nicht von Gott. Also wenn sie von ihm sind, sind sie nie von Gott. Aber Halleluja, wir haben eine Unterscheidung bekommen in unserem Inneren, einfach was Gott ist und was nicht Gott ist. Und alles, was wahr, gerecht, rein, Paulus sagt es in Philipper 4, 8, rein liebenswert ist, was einfach gut ist, was voller Liebe ist, was voller Freude ist, was voller Gesundheit ist, was voll Leben ist, das kommt von Gott. Und jeder Gedanke, der sich dir irgendwie anschleicht und wo das nicht enthalten ist, den musst du gar nicht anschauen und dir 45 Mal überlegen, ist es vielleicht doch Gott, sondern den kickst du weg. Und wir müssen, der Leib Jesu muss wirklich noch mehr, glaube ich, als je zuvor aufstehen und wirklich sagen, das erlaube ich nicht mehr. Weißt du, wir haben Würde. Sag mal, ich habe Würde. Ich habe Würde. Es heißt in 1. Petrus 2,9, das ist so eine geniale Stelle, meditier mal darüber. Es heißt in der neuen Genfer Übersetzung, ihr jedoch seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir sind Gottes auserwähltes Volk. Du bist auserwählt. Du bist kein Bettvorleger, ja, oder kein Dreck. Das ist ganz wichtig, weil der Feind den ganzen Tag damit beschäftigt ist, uns fertig zu machen, uns was weiß ich alles Mögliche zu erzählen oder so ein diffuses Gefühl von Unwürdigkeit oder irgendwas stimmt nicht oder wie auch immer. Und das ist wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Und diese Vaterliebe, auch die er jetzt ausgießt, das ist so wunderbar, die gibt uns wirklich Identität. Die sättigt uns in ihm und die gibt uns, macht uns stark in unserer Identität. Ja, du bist eine königliche Priesterschaft. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir sind Könige und Priester. Eine heilige Nation. Eine heilige Nation. Wir sind eine heilige Nation. Gottes heiliges Volk und sein persönliches Eigentum. Du bist Gottes persönliches Eigentum. Auf das er aber ganz gut achtet. Weil normalerweise achtet man ziemlich gut auf sein Eigentum und lässt nicht zu, dass irgendeiner vorbeikommt und sagt, oh, mach doch mal deine Tür auf und ich werde mal gucken, was ich da so alles rausnehmen kann und was ich rausschleppen kann, was mir alles so gefällt. Ich glaube, das würdest du nicht zulassen, oder? Wenn jemand an deine Tür kommt und sagt, du, ich möchte hier mal einiges mitnehmen. Da würdest du sagen, geht's noch? Aber genauso müssen wir sein bei Gedanken, die uns in irgendeiner Weise anballern. Und dann müssen wir auch sagen, geht's noch? Sag mal, was ist das denn hier? Und Halleluja, wir haben Autorität bekommen, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Lukas 11, 10, 19. Auf Schlangen und Jesus hat es seinen Jüngern gegeben. Siehe, ich gebe euch oder habe euch die Macht oder die Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Halleluja, nichts wird euch schaden. Sag zu deinem Nachbarn, nichts wird dir schaden. Du hast Autorität bekommen. Auf jede Schlange zu treten. Ja, Schlange, es können Krankheiten sein, was auch immer, ja, sich an dich ranpirschen möchte und was sich um dich rumschlingen möchte. Aber Halleluja, du musst nicht zulassen, dass sich irgendwas um dich rumschlingt. Und wenn sich irgendwas um dich vielleicht rumgeschlungen hat, dann sagst du, nein, im Namen Jesus, jede Schlange, die mich irgendwie angetatscht hat oder jedes Skorpion, das mich gestochen hat, ab damit im Namen Jesus. Halleluja, in dem Namen Jesus ist alle Autorität im ganzen Universum und der Feind muss vor diesem Namen fliehen und sich beugen, wenn du ihn aussprichst. Sag mal, wenn ich ihn ausspreche. Wir schwätzen den nicht so daher, sondern wir sagen den im Bewusstsein, dass in ihm alle Power, alle Macht, alle Autorität ist und dass sich jedes Knie im Himmel, auf der Erde und unter der Erde beugen muss vor diesem Namen. Halleluja. Oh, weißt du, ich bin so froh, dass wir nicht einfach, dass er uns nicht einfach hier zurückgelassen hat, jetzt guck mal, seht mal zu, wie er das irgendwie schafft, sondern dass er uns diese Autorität gegeben hat. Wir müssen sie nur wahrnehmen. Und es gibt auch Mächte oder Geister der Passivität. Die hast du es auch schon mal gemerkt, ja? Die dich irgendwie wie so schläfrig, so lommelig machen wollen, dass du irgendwie denkst, boah, jetzt auch noch aufstehen, jetzt auch noch den Teufel da irgendwie in Autorität über den Feind nehmen. Boah, es ist anstrengend. Plötzlich ist alles so anstrengend. Dabei kannst du ja sonst auch reden, ne? Also es fällt uns ja sonst auch nicht schwer. Aber das müssen wir erkennen, dass natürlich er nicht möchte, dass du Autorität nimmst. Und zum Beispiel, wie es in 2. Korinther 10, Schakalagabonki, 10,5 heißt, so zerstören oder binden wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Oh, Halleluja. Weißt du, komm nicht unter Verdammnis, wenn du komische Gedanken mal hast, sondern nimm sie einfach gefangen. Nimm sie einfach gefangen. Sag Schluss und aus im Namen Jesus, ich habe nichts mehr mit euch zu tun. Und manchmal musst du das einmal machen und manchmal musst du das zweimal machen und manchmal musst du das 100-mal machen. Aber gib nicht auf und nimm deinen Stand ein. Es ist wichtig, weißt du, wir sind, du bist viel stärker, als du denkst, weil ja er in dir lebt. Er lebt ja in dir. Das ist ja nicht menschliche Kraft, aus der wir das tun, sondern aus seiner Kraft. Es ist auch sein Glaube, es ist seine Kraft, seine Macht, die er in uns ausgegossen hat, aber wir müssen es machen. Er hat alles gemacht. Am Kreuz hat er alles für uns vollbracht. Und Halleluja, jetzt hat er uns diese Autorität gegeben und wir dürfen und wir sollen, ja, wir müssen sie. Wenn wir ein siegreiches Leben führen wollen, wenn wir überhaupt als Christ leben wollen, dann müssen wir diese Autorität ergreifen. Und es ist so gut. Es ist so gut. Weißt du, wenn du da reinkommst, dann macht es auch richtig Spaß. Ich sage nicht, dass es immer vielleicht Spaß macht, aber ich denke, es ist wichtig, dass es auch, ja, auch mit Lebensstil wird. Einfach dieses feste Stehen. Dieses feste Stehen. Ich lasse mich nicht antackern. Ich lasse mich nicht fertig machen. Ich lasse mir kein Verdammnis reinhauen vom Feind. Dann zitiere ich Römer 8,1. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ich bin in Christus, also gibt es keine Verdammnis für mich. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich bin im Gesetz des Lebens. Ich lebe. Tod hat keine Macht über mich. Halleluja. Tod hat keine Macht über uns. Wir leben. Wir sind zum Leben bestimmt. Zu leben bestimmt. Oh, Halleluja. Bist du froh, dass du lebst? Dass du lebst und regierst. Halleluja, Römer 5, 17. Wenn die durch die Übertretung des einen, der Tod durch den einen, also Adam, geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Gnade und die Barmherzigkeit im Überfluss und den Überfluss der Gnade und der Barmherzigkeit empfangen haben, im Leben herrschen. Durch den einen Jesus Christus. Herrschen ist kein Fluchwort. Da müssen wir nicht Angst haben. Oh, ich bin so ein lieber Christ und ich möchte immer lieb sein und ich bin auch so lieb. Also wir sind voller Liebe, das definitiv. Ob wir immer lieb sind, also bei Jesus sehe ich auch nicht, dass er immer lieb war. Er ist die Liebe. Aber er war nicht lieb im menschlichen Sinn, das kann man nicht sagen. Er war einfach die Liebe. Und genauso sind wir auch. Und unser Auftrag ist zu herrschen in diesem Leben. Und hier fängt es an, zwischen unseren beiden Ohren, wenn da was reinkommt. Oder boah, hab jetzt Symptome, boah, wie soll denn das weitergehen? Wie soll ich denn damit leben, wenn das jetzt nicht besser wird? Oder was auch immer. Halleluja, wir haben das Wort. Wir haben das Wort und es ist stark und das ist voller Power. Halleluja. Und es hat den Sieg. Und wir lernen es in dieser Zeit, es an die erste Stelle zu stellen, weil wenn du das Wort an die erste Stelle stellst, stellst du Jesus an die erste Stelle. Er sagt, ich bin das Wort. Jesus ist das Wort. Und der Vater ist auch das Wort. Ja, der Vater und Jesus, sie sind eins. Wer mich gesehen hat, hat Jesus gesagt, hat den Vater gesehen. Das ist so wunderbar, wenn du sagst, auch in dieser Zeit, oh Vater, ich möchte dich so gern mehr kennenlernen und ich sage das auch, das ist so wunderbar, dann weißt du, schau dir Jesus an. Und genauso ist der Vater. Halleluja. Halleluja. Voller Liebe und voller Autorität. Wir haben keinen schwachen Gott. Das ist so wichtig zu wissen. Wir haben keinen schwachen Gott, sondern unser Gott ist der Herrscher des ganzen Universums. Nicht der Teufel ist der Herrscher des ganzen Universums. Ein Segen. Er hat ihn besiegt. Aber er vergisst es scheinbar manchmal. Und deshalb braucht es uns, die Autorität nehmen über uns selber oder körperliche Symptome. Ja, erlaube es nicht. Erlaube nicht, naja, damit kann ich leben. Naja, damit auch. Das geht alles so noch oder so. Sag am besten gleich nein. Und ich sage nicht, dass es immer sofort auch funktioniert, aber bleib dran. Die Autorität ist da. Es muss sich beugen, egal was dich angegriffen hat. Es muss gehen. Halleluja, weil sonst wäre Gott ein Lügner. Kann Gott lügen? Nein, sein Wort ist wahr. Sein Wort ist wahr. Nimm es wirklich für bare Münze. Das ist die Wahrheit. Das Kaue, das ist. Und darauf stell dich. Und da hast du die vollkommene Autorität. Also Gott steht hinter uns. Er steht hinter uns. Oh, er steht hinter uns. Der Vater steht hinter uns. Er ist in uns und er steht auch gleichzeitig hinter uns. Er ist für uns. So wichtig, Gott ist für uns. Wenn er so für uns ist, wer könnte gegen uns sein? Diese Geister oder was auch immer, die sind besiegt. Und das musst du ihnen sagen. Und ich denke nicht über euch nach und ich denke nicht über das nach, was der Teufel macht. Und ich denke nicht über das nach, was hier ist und da ist, sondern ich denke darüber nach, was rein wahr ist. Und wenn ich irgendeine Lösung für irgendwas anderes brauche, wird die mir daraus kommen. Halleluja. Aus dem Schauen auf ihn kommt alles. Halleluja. Oh, wir gehen tiefer in diesen Strom und Gott zieht uns tiefer. Und lass es nicht zu, dass durch irgendwelche oder Ablenkung oder was auch immer oder Chaos, was der Feind veranstaltet, du irgendwie dich abschneiden lässt davon. Sondern geh einfach rein. Weil in diesem Strom, indem wir immer tiefer auch in diesen Strom, der jetzt fließt, hineingehen, nimmt auch, das habe ich schon selber gemerkt, die Autorität zu. Das ist der Hammer. Auch Gedanken werden weniger. Weißt du, je tiefer du in den Strom reingehst, umso weniger können die Gedanken dich schassen. Das ist so wichtig, einfach loslassen und vielleicht, wenn du Gedanken hast, so, ich binde euch im Namen Jesus und ich gehe rein. Und je tiefer du dich reinfallen lässt, umso mehr gehen irgendwelche komischen Sachen oder Sorgen, Ängste oder was auch immer. Du wirst überflutet. Das ist wirklich eine Überflutung unseres ganzen Menschen. Wirklich erwarte, also ich erwarte selber auch, verändert zu werden. Verwandelt zu werden. Kann ja wohl nicht sein. Der Herr gießt seinen Geist aus und wir gehen da raus und sind genauso wie vorher. Streiten, kämpfen mit den gleichen Sachen rum. Das kann ja wohl nicht sein. Und die andere Sache, wenn in diesem Strom was hochkommt, was vielleicht verborgen war und unten war, dann lass es hochkommen und schicke es weg. Wenn Angst hochkommt, oh, wie würden es werden oder was auch immer. Was sagt mein Mann dazu oder meine Frau oder mein Opa? Lass es hochkommen, schau es dir an und sag raus im Namen Jesus. Das hat nichts mit mir zu tun. Angst raus. Wir leben nicht mit Ängsten. Wir sind nicht bestimmt, ein von Angst und Ängsten erfülltes Leben zu leben. Manche Ängste sind schon so lange da, dass man sich wie eingerichtet hat. Aber ich empfinde, da ist so ein heiliges... Die Sarah hatte vorhin dieses Wort, dass der Löwe brüllt, dass wirklich wir den Löwen brüllen lassen in uns und sagen, nein, damit will ich nicht mehr leben. Keine Untermieter mehr in meinem Inneren. Keine Untermieter, die auch nicht mal bezahlen. Keine Miete, nicht mal Miete zahlen. Frechheit. Deshalb wundere dich nicht, wenn Sachen auch hochkommen. Und sag, Hilfe, es kann ja gar nicht Gott sein, wenn hier plötzlich was hochkommt. Ja, gerade, erwarte das. Halleluja, er befreit uns. Er befreit uns. Sachen, manche, die an uns gehaftet haben und von denen wir wirklich dachten, vielleicht, boah, das ist ja meine Persönlichkeit. Merken wir plötzlich, puh, es wird ungemütlich, will damit eigentlich gar nicht mehr leben. Halleluja, oder so eine Schüchternheit oder Minderwertigkeit oder was auch immer. Damit leben wir nicht. Wir schauen uns Jesus an. Und wie er ist, sind auch wir. Und wenn wir was sehen, erkennen, das, wo wir nicht so sind wie er, dann sagen wir, Herr, danke, da ist Luft nach oben. Du verwandelst mich. Danke, Herr, dass ich kühn bin, so kühn wie er. Halleluja, die gleiche Kühnheit habe, im gleichen Glauben gehe. Oder so kühn wie Petrus, der im Sturm, überleg mal, bei Nacht, im Sturm aus dem Boot auf die Wellen gegangen ist. Ich meine, Hammer, oder? Also, das ist so stark. Aber die gleiche Kühnheit ist in dir. Und bitte hör auf zu sagen, ich bin immer so ängstlich. Jesus ist nicht immer so ängstlich in dir. Der ist der Löwe von Juda. Oder ich bin immer so unsicher da. Wir können uns wirklich verfluchen durch unsere eigenen Worte. Brauchst nicht mal Satanisten von außen. Ja, so ist es. Obwohl es sie auch gibt, okay, ja. Aber lass uns lernen, Autorität über alles zu nehmen, was uns irgendwie, wie gesagt, ablenken möchte, irgendwelche dummen Sachen hochbringen, was auch immer. Wie gesagt, lass es los, sag danke, Herr, damit habe ich nichts zu tun, das bin ich nicht, das entspricht nicht meiner neuen Natur, weil meine neue Natur, und das bin ich wirklich, ist aus Gott geboren, die ist nicht selbstmitleidig. Oh, immer ich oder immer, keinem geht so wie mir. Ich glaube, nicht mal Jesus kann mich verstehen. Vielleicht eher noch als Einziger. Weißt du, diese Sachen, die gehen jetzt raus. Halleluja, die werden jetzt wirklich weggespült von diesem Strom. Alles, was uns unfrei gemacht hat. Oh, juhu, du darfst dich mal schütteln und darfst mal sagen, juhu, danke Herr, dass ich befreit werde, oh, in diesem Strom. Halleluja, auch ihr am Livestream, schüttelt mal. Geht jetzt alles raus, was nicht, alles Selbstmitleid, alles Schauen auf uns selber. Alle Ängste, oh, Halleluja, buh. Sorgen, oh Halleluja, keine Sorgen mehr. Halle, wer möchte mehr? Er hat zum Beispiel gesagt, macht euch keine Sorgen um morgen. Also nicht mal um morgen Freitag. Also, er hat auch nicht gesagt, macht euch keine Sorgen, was die nächsten 2 Jahre passieren könnte. Was in der Welt alles passieren könnte. Ich sage nicht, du kannst hier gerne Vorräte anschaffen. Die Bundesregierung sagt, hab Vorräte für 14 Tage. Bin ich dafür, mach das. Aber dann, weißt du, beschäftige dich nicht damit die ganze Zeit. Sondern schau, was macht Gott in dieser Zeit? Weil ich glaube auch, egal was, aber wir werden beschützt sein. Man wird, das heißt, im Alten Testament gibt es eine Stelle, man wird wieder den Unterschied sehen zwischen dem, der an Jesus glaubt und dem, der nicht an Jesus glaubt. Und das, glaube ich, auch wird in den heißen Zeiten sein. Man wird sehen, wir werden nicht die untergehen sein. Du wirst nicht untergehen, wir werden nicht untergehen. Wir haben einen Vater. Ein Vater, der uns liebt und der für uns sorgt. Und der uns nicht verhungern lassen wird und verdursten lassen wird, sondern der für uns sorgen wird. Halleluja. Deshalb ganz wichtig, schau dir nicht tausend Videos rein, die dich einfach schwach und boah, ängstlich machen, sondern hau dir rein, was dich stark macht. Halleluja, was dich stark macht als Sohn, was dich frei macht von Angst. Halleluja, weil wir waren nie, weißt du, das ist so wunderbar, auch wenn du deine ganze Kindheit vielleicht total ängstlicher Typ warst. Das wird jetzt alles anders, weil du bist ja neu. Du bist neu, du hast eine neue Natur. Wir sind nicht limitiert auf das oder wie unsere Eltern waren oder wie unser Zuhause war. Wir sind nicht limitiert. Sondern das Limit ist Jesus. Und er ist eigentlich limitless. Und du bist auch limitless. So wichtig, weißt du, nimm Autorität ja doch diesen einen Punkt auch über, weißt du, jedes diffuse Gefühl, irgendwas passt nicht mit mir. Irgendwas stimmt nicht. Körperlich vielleicht ständig oder seelisch oder irgendwie einfach dieses, irgendwas stimmt nicht. Wo kriege ich die Therapie, wo endlich alles mit mir stimmt? Der Feind gibt umher, auch mit solchen, auch diffus manchmal, ja. Oder du kriegst irgendein Symptom und dann geht das große Rätseln los. Was habe ich falsch gemacht? Nicht, dass Gott uns nicht Sachen zeigt. Definitiv, das macht er, wenn wir ihn fragen. Aber keine diffuse, ich passe nicht. Irgendwie passe ich nicht. Irgendwie, raus damit. Wir passen. Du bist passend gemacht. Der Herr hat dich passend gemacht. Du passt. Natürlich nicht für den Teufel. Dem passt du nie. Und der gibt manchmal dieses Gefühl, dass irgendwas mit dir nicht stimmt oder es muss nochmal ganz anders werden mit dir. Also bis das so richtig losgehen kann, was wir jetzt gerade hatten, ne? Jetzt bin ich bereit. Und ich sage, das ist die Lüge des Teufels, da muss erst mal, also muss ich noch die Therapie machen und noch, was weiß ich, das und das und das und das. Das ist die Strategie der Finsternis. Aber Sankt Nimmerleinstag. Das liebt er. Auf den Sankt Nimmerleinstag alles verschieben. Dabei bist du jetzt bereit. Wenn du dich entscheidest, es liegt alles an dir. Wenn du sagst, jetzt bin ich bereit und den Lügen nicht mehr glaubst. Ich sage jetzt, du musst jetzt nach Timbuktu gehen, ja? Sondern vielleicht morgen, wenn du deinen Nachbarn siehst, gucken, dass du mit ihm über Jesus sprichst, ja? Halleluja. Wenn wir entscheiden, jetzt bin ich bereit. Jesus ist bereit. Ich bin nicht zu alt, ich bin nicht zu jung, ich bin nicht zu dick, ich bin nicht zu dünn. Wenn ich erst 30 Kilo abgenommen habe, dann geht's los. Nein. Wenn ich 30 Kilo zugenommen habe, dann geht's los. Nein. Sag mal, jetzt geht's los. Keine Ausrede mehr. Keine Lüge glaube ich mehr. Ich bin passend. Ich passe für Gott. Oh. Danke, Herr, wir passen. Du hast uns passend gemacht. Und wir lassen uns nichts anderes mehr einreden. Sag mal, ich lasse mir nichts anderes mehr einreden. Ich lasse mir nicht mehr meine Tage vermiesen. Sondern ich lebe das beste Leben, weil Jesus in mir ist. Und ich herrsche über meine Gedanken. Und auch über meine Gefühle. Die müssen nämlich auch in die Unterordnung Gottes. Wenn so ein blödes Gefühl kommt, bin so einsam. Wer mag mich eigentlich? Habe ich überhaupt irgendeinen Freund? Also du hast schon mal drei Freunde. Und dann hast du die Familie Gottes. Kick sie weg. Ach so, diese Sachen. Weißt du, alles, was dich runterzieht, was dich in Unwürdigkeit traurig macht. Oh, ich bin immer so traurig. Herrsche darüber und kick es raus und sag, ich werde das Leben leben. Halleluja, als Licht der Welt. Ich bin bestimmt, wie Jesus zu leben. Und ich glaube, Jesus musste auch herrschen. Der ist auch davon angegriffen worden. Hebräer 1 steht, oder 2 steht, er wurde versucht in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Der hat auch die ganzen, boah, na klar ist er angeballert worden. Total, absolut. Aber er hat gesagt, nicht mit mir. Und ich gehe einfach und ich erfülle einfach meine Berufung. Ich gehe einfach. Und ich warte auch nicht, wenn ihr sagt, oh, ich bin Evangelist. Und ich habe eine Prophetie bekommen, ich werde vor 1 Million Menschen reden. Und bevor ich das nicht, also bevor mir nicht diese Plattform eröffnet wird, da werde ich erstmal gar nichts machen, weil ich meine, ich habe die Prophetie bekommen. Come on, Leute. Wenn du diese Prophetie bekommen hast, dann gehst du morgen hin und zum Lidl und genau, guckst, wem kann ich das Evangelium weitersagen? Aber, und das ist auch eine Riesenhilfe gegen alle komischen Gedanken. Mach deine Berufung fest. Geh in deine Berufung. Geh nicht zurück. Geh nicht zurück. Geh nicht zurück. Geh nicht zurück. Sondern geh in dem weiter, was Gott dir gesagt hat. Wo du spürst, hier brennt's. Geh einfach weiter. Warte nicht auf den großen Tag, die Explosion, wo, also wie gesagt, Tausende von Leuten endlich erkannt haben, was alles in dir steckt. Lass es Herrn Schmidt von der gegenüberliegenden Straßenseite mal erkennen. Das ist absolut wichtig. Das ist geistliche Kampfführung in dem, wo Gott dich jetzt reingestellt hat. Treu zu sein, treu zu sein, treu zu sein, treu zu sein. Oh, da kannst du dir so viele Kämpfe ersparen. Sei einfach treu mit dem Rumdenken, wie und wann und wie überhaupt. Sei einfach treu. Geh in dem. Wenn Gott dir was weiteres zeigt, dann geh zu deinem Leiter, sprich mit ihm. Halleluja, ist auch wichtig, wenn wir Autorität haben wollen. Akzeptieren wir überhaupt Autorität? Augen zumachen. Oder ziehen wir, wie es gang und gäbe ist, über Autoritäten her? Über den Chef, über Lehrer, über Pastor, was auch immer. Weil dieser Geist über unserem Land Autoritäten nicht unbedingt fördert. Aber wir sind anders. Wir leben in einem Königreich. Gott ist ein König. Und das lernen wir alles, dass er wirklich ein König ist und dass wir uns vor ihm beugen, aber auch vor gesetzten Autoritäten. Und wir brauchen keine Angst zu haben. Ich habe es immer erlebt, also wir waren ja viele, viele Jahre unter starker geistlicher Autorität, unter starken geistlichen Leitern. Und immer wenn ich vertraut habe, dass mein geistlicher Leiter nur das sagen kann, was er von Gott aus sagen darf, dann hat der Leiter immer genau das gesagt, was richtig war. Also wir brauchen keine Angst zu haben. Oder wenn du vielleicht enttäuscht wurdest von Autorität, weil es gibt natürlich keine niemals perfekte Autorität, sagst, nee, also das ist durch für mich. Also mich irgendwo einordnen oder unterordnen. Boah, das ist over jetzt. Dann wäre das dumm. Um es mal mit so einfachen Worten auszudrücken. Selbst wenn du missbraucht worden bist von Autorität, hat Gott doch in seinem Leib gute Autorität gesetzt. Und immer wenn wir vertrauen, wie gesagt, dass Autorität gut ist, dann wird Autorität gut sein. Und wird dich nicht verbiegen oder was Schlechtes für dich, was dir Schaden wird machen. Das ist so gut. Also wir vertrauen uns ihm an, unserem Vater. Aber wir können uns auch Gesetzen leiten oder auch deinem Chef. Natürlich, wenn er ungläubig ist, ja, dann machst du, was er sagt. Es sei denn, er sagt, was weiß ich, Jemand ruft an, sag, dass ich nicht so da bin. Dann können wir sowas nicht machen. Das ist schwierig. Ja? Lügen ist schwer. Ne? Chef, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht lügen. Oder wenn du verheiratet bist und dein Ehepartner sagt, also zu Glory Life, jetzt ich nehme mal ein Beispiel, kann auch eine andere Gemeinde sein, also da gehst du nicht hin. Dann sagst du, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber in vielen anderen Sachen kann man sich auch dem ungläubigen Mann anvertrauen. Wie gesagt, wenn es auf die Dinge Gottes, um die Dinge Gottes geht und so weiter, dann nicht. Halleluja. Und die Sache ist so gut, wenn wir uns Autorität anvertrauen, unterordnen, haben wir wieder Autorität. Wenn wir sagen, auch Autorität, wie gesagt, naja, die sind auch nicht besser. Was bilden die sich ein hier? Was bildet sich mein Chef ein? Der hat nicht mal studiert oder was auch immer. Egal. Gott ehrt es. Gott wird es belohnen. Und Gott nimmt auch jetzt in dieser Ausgießung die Ängste, missbraucht zu werden. Die Ängste, ich sage das gar nicht, also das kommt echt aus dem Geist, ich sage es gar nicht, damit ihr uns jetzt irgendwie super anerkennt oder so. Ich sage nur, das ist die Weisheit Gottes. Das ist einfach ein Prinzip Gottes, was funktioniert und was das Leben leichter macht und was Autorität leichter macht. Und Halleluja, ich lade dich ein, einfach, wo Ängste reingekommen sind oder sowas, boah, ich werde mich nie wieder irgendjemandem anvertrauen. Besprich das mit dem Herrn und sag, Herr, ich vergebe zum Beispiel diese Autorität. Ich lasse sie los. Und ich, Halleluja, glaub dir, dass du gute Autorität für mich hast. Und ich muss keine Angst vorhaben. Und ich akzeptiere auch deine Autorität, Herr. Ich akzeptiere, dass du mein Herr bist. Und dass du das Sagen hast in meinem Leben. Und nicht jetzt jeder Wunsch oder so, obwohl der Herr wirklich so viele Wünsche von uns erfüllt, absolut. Und was ich auch festgestellt habe, je mehr du ihn Herr sein lässt, umso mehr Wünsche erfüllt er irgendwie auch. Das ist echt total stark. Je mehr wir Angst loslassen, umso mehr beschenkt er uns. Oh, Halleluja, er ist so gut. Er ist so gut. Deshalb auch vor diesem Strom, wir müssen keine Angst haben, boah, da kommt irgendwas Komisches raus oder was wird mit mir, sondern Gott ist wirklich gut. Und er macht uns, und ich glaube, er gibt uns einen Schub gerade in dieser Zeit, immer mehr zu der Persönlichkeit, die wir eigentlich immer waren, also immer sein sollten, die wir immer in ihm waren, schon vor Grundlegung der Welt hat er bestimmt, wie wir sein sollen. Und ich glaube, je mehr wir uns seinem Strom hingeben, ihm hingeben, sein Wort hingeben, umso mehr werden wir genau zu der Person, Halleluja, die erdacht und mit der wir auch glücklich sind. Oh, das ist so schön, weil Gott möchte, dass du auch mit dir happy bist. Dass du dich da und rummäkelst, oh, und immer, oh, und dich peitscht den ganzen Tag und boah, wieder was falsch und natürlich wusstest du doch und ich bin so blöd, ich bin so dumm oder so. Nein, hör auf damit. Oh, Jesus sagt, du bist einzigartig, du bist wunderbar gemacht. Ich liebe dich, weil er hüpft und vor Begeisterung. Dann darfst du das auch mal machen. Du darfst auch mal über dich begeistert sein. Du darfst über ihn begeistert sein, über dich begeistert sein, über deine Geschwister begeistert sein. Juhu! Yeah, Gott! Wir sind voneinander begeistert. Wie ist das? Das ist die echte Familie. Oh, das ist toll, oder? Das ist toll. Und wenn dir irgendwas anderes kommt, über, ich sage dir auch wirklich, über einen Bruder oder Schwester, was negativ ist, dann wirklich, das ist direkt aus der Hölle und bin Ende des, wirklich sofort, weil der Teufel will immer spalten. Er will immer Trennung bringen. Er will immer, das will er immer. Und wir sind nicht so dumm, sag mal, ich bin nicht so dumm. Und ich lasse mich nicht spalten. Und ich lasse mich nicht trennen. Nicht von dir, Herr. Und nicht von den Menschen, mit denen du mich zusammengestellt hast. Ich gehe dem Teufel nicht auf den Leim. Ich nehme Autorität über meine Gedanken, meine Gefühle. Und ich lasse mich völlig fallen in dich hinein. Halleluja, ich nehme von dir. Halleluja. Und ich weiß, nichts wird mir schaden. Nichts wird uns schaden. Und nichts wird uns schaden, das musst du mal sagen. Nichts wird mir schaden. Nichts wird mir schaden. Der Herr ist größer als der Feind. Ganz wichtig, der Herr ist größer als der Feind. Der Herr ist größer als der Feind. Der Herr ist größer als der Feind. Der Herr ist größer als der Feind. Der Herr ist größer als der Feind. Und ich fürchte mich nicht vor ihm. Ich nicht vor ihm. Sondern ich herrsche im Leben. Durch den, der in mir lebt. Und ich weiß, das Beste wird zustande kommen. Weil mein Vater gut ist. Weil mein Vater mich liebt. Und ich werde all das erledigen, was in meinem Lebensbuch steht. Oh, Halleluja. Halleluja. Wir werden alles, alles tun, was in unserem Lebensbuch, jedem einzelnen Lebensbuch steht. Und wir lassen uns nicht abdenken, nicht rechts oder links. Weißt du, es gibt gute Scheuklappen, gute Scheuklappen. Es gibt schlechte Scheuklappen, aber es gibt auch gute Scheuklappen. Und weißt du, für all das, was der Feind so treibt, da setzt ihr Scheuklappen auf. Und sag, ich muss auch nicht alles wissen. Ich muss auch nicht, was weiß ich, jede Nachricht gehört haben. Und dreimal am Tag mir das reinziehen. Es ist okay, informiert zu sein. Aber dann spreche ich rein und dann ist gut. Und ich habe eine Aufgabe, und zwar das Reich Gottes hier auf der Erde aufzubauen. Und das ist unsere erste Aufgabe. Und dieses Reich wird noch so viel größer. Das ist erst der Anfang. Das ist der erste Anfang. Und du bist dabei. Und du darfst mit dabei sein, zu helfen, diese große Aufgabe, die wir haben und vor der wir uns nicht fürchten müssen, sondern der Herr in uns ist der Große, da mitzumachen. Und nicht im Stress, sondern voll mit seiner Liebe. Voll mit seinem Frieden. Weil seine Liebe bringt immer seinen Frieden mit. Und auch Autorität, weil es Autorität über den Feind auszuüben, passiert nicht im Stress, sondern es passiert im Frieden, wo wir ruhig geworden sind. Ich denke, hat jeder schon erlebt, passiert nicht so viel. Aber wenn du Frieden, und das ist auch keine Verdammnis, wenn man mal so ist, aber aus dem Frieden kommt diese Autorität, wo du sprichst und so ist es. Zum Beispiel, das erlaube ich nicht mehr in meinem Leben. Ich erlaube Krankheiten nicht mehr in meinem Leben. Ich erlaube nicht, dass der Teufel mich dauernd anschießt. Oder ich erlaube nicht mehr Mangel, nicht mehr Armut in meinem Leben. Ich erlaube es nicht mehr, weil Gott hat mir Leben im Überfluss gegeben. Halleluja, hat uns Leben im Überfluss gegeben und unter dem machen wir es nicht. Okay? Sag mal zu deinem Nachbarn, unter dem machst du es nicht. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Unter dem machst du es nicht. Und du hast Autorität. Und den nimmst du wahr. Im Namen Jesus muss ich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jeder bekennen, dass er für immer regiert. Amen und Amen. Danke, Jesus. Juhu. Halleluja, wow, wow. So ein powerfules Wort, Halleluja, Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube, dass der Vater heute Abend wirklich zwei Dinge tun möchte. Und zwar in diesem Strom, wir sind in diesem Strom des Vaters. Und der Vater, ich weiß gar nicht mehr wann, in diesen Gottesdiensten vergesse ich die Zeit. Gerade jetzt kürzlich habe ich ein Zeugnis bekommen, dass jemand schrieb, dass er an den Ohren, oder dass seine Tochter an den Ohren geheilt worden ist. Am Donnerstag, als der Adam Thompson da war, aber mir kam dann, also am Donnerstag, als der Adam Thompson da war, hatten wir gar nicht für Ohren gebetet, das war am Sonntag. Aber so ist es in diesem Strom. Du vergisst einfach, welcher Gottesdienst war es, in welchem Gottesdienst ist jetzt was passiert. War es Donnerstag, war es Sonntag, war es Dienstag, wie auch immer. Verstehst du? Du vergisst es. Aber ich hab irgendwann in einem dieser Gottesdienste, habe ich gesagt, er ist der Vater, Gott ist der Vater, von dem jede Vaterschaft ausgeht. Und das heißt auch, Gott ist die Autorität, von der jede Autorität ausgeht. Seine Vaterschaft bedeutet Liebe in Autorität. Gott ist Liebe. Ich sag mal so, sein Wesen ist Liebe, Gott ist Liebe und er hat Autorität. Somit übt er oder somit setzt sich seine Liebe immer in Autorität frei, denn er hat Autorität. Aber er übt diese Autorität immer in Liebe aus. Er könnte sie auch anders ausüben, aber er kann nicht anders, weil er Liebe ist. Wenn du Liebe bist, kannst du die Autorität gar nicht anders ausüben als in Liebe. Also kann er nicht anders, obwohl es andere Möglichkeiten gäbe. In dieser Welt gibt es Autoritäten, die üben ihre Autorität nicht in Liebe aus. Ja, ich weiß nicht, Putin hat auch Autorität, aber Liebe weiß ich nicht so recht. Ja, wir beten für ihn. Halleluja. Aber verstehst du, du kannst Autorität ausüben, außerhalb der Liebe in dieser Welt, aber Gott kann Autorität nicht außerhalb der Liebe ausüben, weil er ist Liebe. Von ihm geht aber trotzdem Autorität aus. Das heißt, wenn wir seine Liebe empfangen wollen, wenn wir die Liebe des Vaters in unserem Leben empfangen wollen, dann ist das Erste, und das glaube ich, ist das Erste, was Gott heute Abend tun möchte in diesem Strom. Das Erste ist, es ist wichtig, dass jedes Hindernis ihn als der ist, nämlich als Liebe in Autorität zu empfangen, dass das aus unserem Herzen rausgeht. Und deswegen ist es so, wie die Irina sagte, in diesem Strom der Liebe des Vaters kommen manchmal Dinge hoch. Es kommen Ängste hoch, Angst vor Autorität. Es kommen vielleicht Missbrauchserfahrungen hoch. Und damit Angst vor Autorität. Es kommen Blockaden hoch, wo du sagst, so weit und nicht weiter. Wo du sagst, ja, die Liebe des Vaters empfange ich schon, aber hier habe ich meine Grenze, hier habe ich meine Kontrolle. Und also das darf er nicht mit mir machen. Und das schon gar nicht. Und da bin ich überhaupt nicht dafür offen. Und da habe ich meine Mauern und da habe ich meine Grenzen und da habe ich dies und jenes. Und es ist alles in meinem Leben wohl sortiert und es bleibt auch so. Aber ich sage dir, wenn in deinem Leben alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann wirst du morgen nirgendwo anders sein, als du heute bist. Ja, manche Leute versuchen, was Neues zu erleben und dabei immer das Alte zu machen. Das funktioniert nicht. Ja? In Neues reinzukommen und dabei immer die alten Wege zu gehen, funktioniert nicht. Also will Gott dich neue Wege führen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass er Dinge in deinem Leben aufbrechen will. Es kann durchaus sein, dass er Dinge in deinem Leben auflockern will. Es kann durchaus sein, dass er die ein oder andere Angst aus deiner Seele entfernen will, die dich noch blockiert, ihn wirklich in seiner vollen Autorität zu empfangen. Amen. Und damit seine Liebe im vollen zu empfangen. Ja? Seine Liebe ist stark. Halleluja. Paulus hat gesagt, die Liebe Christi überwältigt uns. Ja? Das heißt, die ist stärker als du. Wenn dich seine Liebe nicht umhaut, dann hast du sie noch nicht in vollem Maß empfangen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du umfallen musst, wenn wir für dich beten, sondern ich meine es im übertragenen Sinn. Wenn dich seine Liebe nicht umhaut, dann hast du sie noch nicht wirklich empfangen, weil seine Liebe überwältigt dich. Amen. Und es ist wichtig, dass wir wirklich Raum machen dafür. Weißt du, es ist wichtig, dass wir Raum machen für das Ungewöhnliche, Außergewöhnliche, Überwältigende. Das, weißt du, ich habe es, glaube ich, am Dienstag habe ich gesagt, weißt du, das, wo er dich an einen Punkt bringt, wo du sagst, hey, ich weiß gar nicht wirklich, was ich tue, aber ich weiß, ich gehe irgendwie mit Gott. Ich weiß gar nicht, was mit mir passiert, ich weiß gar nicht, was los ist, aber Gott ist in Kontrolle und ich vertraue ihm, wie auch immer, wo auch immer das endet. Amen. Wer von uns weiß, wo uns dieser Strom noch alles hinbringt? Keiner weiß es. Halleluja. Ich weiß nur eins, er wird dich verändern. Amen. Und er wird dich, weißt du, er wird dich gemäß seinem Wort an Orte bringen, sein Wort sagt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Willst du da hinkommen, wo kein Auge gesehen, wo kein Ohr gehört hat, wo kein menschliches Herz es je wahrgenommen hat? Möchtest du an Orte kommen, die du nicht vorausgesehen hast, die du dir nicht vorgestellt hast? Willst du, dass er über Bitten und Erdenken in deinem Leben tut? Willst du das? Weißt du, dann ist wichtig, dass du jede Mauer runterlässt, dass du jede Begrenzung runterlässt. Dann ist wichtig, dass du bereit bist, mit ihm aufs Wasser zu gehen. Dann ist wichtig, dass du loslässt. Dann ist wichtig, dass du das Alte hinter dir lässt. Dann ist wichtig, dass du die Ängste loslässt. Dann ist wichtig, dass du die Vorstellungen loslässt. Dann ist wichtig, dass du dich auch mal auf eine göttliche Weise von ihm durcheinander bringen lässt. Kann es sein, dass Gott uns auch durcheinander bringt? Lies mal das Hohelied, wie der Bräutigam die Braut durcheinander bringt. Amen. Klar. Er bringt dich manchmal durcheinander. Ich meine, der Teufel bringt uns auch durcheinander, aber auf eine andere Art und Weise. Er ist der Diabolos, ja, der Durcheinanderbringer. Aber es ist eine andere Art des Durcheinanderbringens. Weißt du, also er führt dich einfach an diesen Ort des bedingungslosen Vertrauens, wo du einfach nur auf seine Liebe ausgerichtet bist, von seiner Liebe trinkst und sagst, okay, Herr, deine Liebe ist genug für mich, alles andere ist nicht so wichtig. Ich weiß nicht genau, was gerade passiert, aber ich weiß eins, du liebst mich und ich liebe dich und der Strom fließt und Halleluja, alles ist wunderbar, alles ist gut. Ich verstehe nichts, aber alles ist gut. Amen. Ja, Halleluja. Das heißt, auf dem Wasser gehen. Und ich glaube, das ist das Erste, was Gott tun möchte heute Abend. Er möchte wirklich auch Dinge, auch wo Leute vielleicht heute Abend hier oder auch du über Livestream, wo du Erfahrungen gemacht hast mit Autorität, die dich misstrauisch gemacht haben, die dich vielleicht, ohne dass dir das bewusst ist und ohne dass das böser Wille ist, aber die dich an bestimmten Punkten kontrollierend gemacht haben, vorsichtig gemacht haben. Wusstest du, dass Vorsicht keine Geistesgabe ist? Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Vorsicht. Nein, den Geist der Kraft, der Liebe, ja, Besonnenheit, aber Besonnenheit ist nicht Vorsicht. Besonnenheit war es, als Petrus sagte, okay, auf dein Wort hin gehe ich aufs Wasser. Es war besonnen. Als er dann gezweifelt hat, war es nicht mehr besonnen. Als er auf die Wellen geschaut hat, das war nicht besonnen. Auf Wellen zu gucken, ist nicht besonnen. Auf die Stürme in deinem Leben zu starren, das ist nicht besonnen, das ist dumm. Amen. Auf die Probleme zu schauen, ist nicht besonnen. Das hat nichts mit Besonnenheit zu tun. Ja, dich gegen alles abzusichern, gegen jedes Risiko, gegen alles, was sein könnte, das ist nicht besonnen, das ist dumm. Weil es nicht Vertrauen ist. Amen. Und Gott will einfach diese Dinge aus unserem Leben entfernen, die uns ängstlich gemacht haben, die uns vorsichtig gemacht haben, die uns misstrauisch gemacht haben, die uns kontrollierend gemacht haben. Und er möchte dich an diesen Punkt bringen, wo du vollkommen bereit bist, wirklich die Autorität des Vaters in Liebe zu empfangen. Und ich glaube, das Zweite, und das ist das Zweite, was er tun möchte, er möchte die Autorität in dir, in deinem Leben, seine Autorität in dir verstärken. Er möchte diese Autorität des Vaters in dir verstärken. Weil wie Irina genau richtig gesagt hat, in dem Maße, wie du Autorität empfängst, in dem Maße hast du Autorität. Leute, die nie in ihrem Leben unter Autorität gestanden haben, nie in ihrem Leben Autorität akzeptiert haben, haben normalerweise keine Autorität. Die versuchen, die sind möchtegern, die haben vielleicht ein Autoritätsgehabe und tun so, als wären sie irgendwas. Aber wirkliche Autorität, die jemand ernst nimmt, haben sie nicht. Amen. Du hast genau so viel Autorität, wie du unter Autorität stehst. Halleluja. Du hast genauso viel Autorität in Bezug auf den Teufel, weil der guckt da genau hin. Du hast genauso viel Autorität in Bezug auf den Teufel, wie du unter der Autorität Gottes stehst. So einfach. Amen. Und deswegen räum da aus. Das ist das Erste, was die Liebe tut. Und dann gieß da ein. Halleluja. Er räumt aus die Angst vor seiner Autorität und er gießt ein seine Autorität in Liebe. Die Autorität des Vaters, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Er gießt seine Autorität des Vaters in dich hinein, sodass du wiederum Autorität ausüben kannst. Er gießt seine Vaterschaft in dich hinein, sodass du wiederum Vaterschaft ausüben kannst. Das ist der Plan. Also Gott will, dass wir alle Väter und Mütter sind in Christus. Amen. Für andere Menschen, Autorität für andere Menschen. Also Irina hat es vom Nachbarn gehabt. Ja, du weißt, wenn der Nachbar Jesus nicht kennt, dann bist du die geistliche Autorität für ihn. Ob du es willst oder nicht, dann bist du sein potenzieller geistlicher Vater oder seine potenzielle geistliche Mutter. Und du hast genauso viel Autorität, wie du dich der Autorität Gottes aussetzt. Halleluja. Also ich glaube, dass Gott heute Abend noch was Mächtiges tun will. Und das sind diese zwei Dinge. Das eine, er will ausräumen und das andere, er will eingießen. Sag mal ausräumen und eingießen. Sag mal, ich bin bereit, ausräumen zu lassen und eingießen zu lassen. Halleluja.